Kundgabe 3676. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.2.1946. Wohnung bereiten im Herzen. Abendmahl. Siehe, ich stehe vor der Tür. O gehet doch in euch und lasset mich nicht vergeblich pochen an eure Herzenstüren. Öffnet sie und lasset mich eintreten und euch das Heil bringen. Und nehmet mich frohen Herzens auf und bereitet mir Wohnung in euch. Lasset euch meinen Willen angelegen sein und dienet mir, indem ihr eurem Nächsten dienet in Liebe um meinetwillen. Und es wird mit mir Glück und Friede einziehen in euer Herz. Denn so ihr mich erkannt habt, verlanget ihr nicht mehr nach der Welt und ihren Gütern, sondern ihr opfert alles auf um meiner Gegenwart willen, um meiner Liebe willen, die ich euch schenke, so ihr mich aufnehmet in euer Herz. Ich bringe euch mein Wort. Ich bringe euch die Nahrung für eure Seele. Und also werdet ihr nicht mehr hungern und darben und dies auch irdisch als Wohltat empfinden. Denn Kraft durchflutet überwindet ihr alle irdischen Schwierigkeiten, weil ich selbst euch zur Seite stehe und euch die Kraft übermittle. Denn nun wandelt ihr nicht mehr allein durch das Erdental. Ihr habt mich als ständigen Begleiter, so wie ich einmal in eurem Herzen Wohnung genommen habe, so ihr sie zum Empfang für mich hergerichtet habt durch euren Willen, durch Wirken in Liebe. So ich anpoche an eure Herzenstür und mein Wort darbiete, ist nur euer Wille ausschlaggebend, mich eintreten zu lassen. Dann wird dieser Wille gelenkt dem rechten Ziel entgegen, weil er mir gegolten hat zur rechten Zeit. Erst nehmet ihr mich als Fremdling auf, dann erkennt ihr mich und stellet das rechte Verhältnis her. Ihr lasset mich Freund und Bruder sein. Ihr sehet in mir den Vater von Ewigkeit. Ihr fühlt euch als meine Kinder mir zutiefst verbunden. Und immer inniger wird das Verhältnis sein von euch zu mir, bis ihr den Zusammenschluss gefunden habt, bis ihr durch ständiges Liebeswirken vereint seid mit mir auf ewig. Lasset mich ein in eure Herzen, so ich anpoche, um euch das Wort zu bringen. Leistet keinen Widerstand, nehmet mich freudigen Herzens auf, und ein reicher Segen wird euch erblühen aus eurer Willigkeit. Nicht einen lasse ich aus, um ihm das Heil zu bringen. Doch wer sein Haus verschlossen hält, so ich anpoche, wer sich weigert, mich selbst aufzunehmen, der wird ewig keine Gnadengabe mehr zu erwarten haben. Denn sein Wille selbst verschließt sich ihr und wird von mir aus auch nimmermehr gezwungen. Doch lasset meinen Ruf nicht ungehört verhallen. Öffnet mir um eurer selbst willen, auf dass eure Seele nicht zu hungern und zu darben brauchet. Bietet ihr die Nahrung dar, die ich selbst euch bringe. Seid meine Gäste. Lasset euch speisen und tränken von mir mit meinem Wort, mit dem Himmelsbrot, dessen Kraft ihr benötigt, um eins zu werden mit mir. Nehmet mich selbst auf in eure Herzen, dass ich euch das Abendmahl reichen kann, dass ich euch sättigen kann mit meinem Fleisch und meinem Blut, mit meinem Wort, dessen Kraft euch durchströmen muss, um selig werden zu können. Und darum öffnet mir, so ich anpoche, um Einlass zu begehren. Fürchtet nicht, dass ein falscher Prophet euch irreleiten will, dass er euch eine Nahrung bieten könnte, die euch nicht bekommt. Mein Wort ist erkennbar, denn es predigt die Liebe. Und also ist es geboten von der Liebe selbst, von mir, der ich im Wort zu den Menschen komme, um ihnen in ihrer großen geistigen Not zu helfen. der ich in ihre Herzen Einlass begehre, um in den Herzen selbst wirken zu können zum Segen aller, die mich aufnehmen und mir Wohnung bereiten. Lasset die Mahnung nicht an eurem Ohr verhallen, sondern achtet ihrer, und so ich komme, öffnet mir eure Herzenstür breit und nehmet mich auf. Und ihr werdet unaussprechlich selig sein, schon auf Erden und dereinst in der Ewigkeit. Amen.